Nachdem das Geld überwiesen ist, zeigt die Datei im Bankcomputer an, dass man jetzt 100 Euro weniger hat, während in der Datei des Schuhladens 100 Euro hinzugefügt wurden. Heutzutage kaufen die Menschen Schuhe, Fahrräder, Häuser und sogar Raumschiffe vom anderen Ende der Welt. Und dabei wird einfach nur elektronisches Geld zwischen Computern hin und her geschoben. All diese Formen des Geldes sind sehr nützlich, denn sie erleichtern den Kauf und Verkauf von Dingen, egal ob es sich um Schuhe oder Raumschiffe handelt. Anstatt einen Karren voller Feigen zum Markt zu schieben, reicht es, wenn man ein kleines Portemonnaie mit Münzen und Banknoten oder sein Smartphone mit dem elektronischen Geld dabei hat. Obendrein sind Münzen, Banknoten und Kreditkarten mit elektronischem Geld sehr viel haltbarer. Sie verrotten lange nicht so schnell wie Feigen. Aber das Wichtigste ist wahrscheinlich, dass Geld den Handel erleichtert. Denn Geld wollen alle haben. Sir Ponyball hatte Probleme, die Schuhe mit Feigen zu bezahlen, weil Wen Amun keine Feigen mochte. Wenn du einen Laden jedoch mit Geld betrittst, kannst du sicher sein, dass es willkommen ist. Selbst bei einem schlecht gelaunten Schuhmacher. Wir sind so sehr an Geld gewöhnt, dass wir es völlig selbstverständlich finden, dass alle, wirklich alle, es haben wollen. Dabei ist das eigentlich merkwürdig, denn kein anderes Tier würde sich auch nur im Traum für Geld interessieren. Wenn ein Elefant zwischen einer Feige, einem Koffer mit 1 Million Euro und einer Truhe voller Goldmünzen wählen dürfte, würde er nicht eine Sekunde zögern. Er würde sich die Feige schnappen. Warum also sind wir Menschen so scharf auf Geldscheine und Goldmünzen? Das liegt an den Geschichten, die uns über das Geld erzählt werden. Darin heißt es, dass Geld einen bestimmten Wert hat. Und daran glauben wir. Geld ist nicht das Muschelgehäuse, das Gold oder das Papier, aus dem es besteht. Geld ist eine Geschichte. Wenn ein Kind zum ersten Mal in seinem Leben eine Münze oder einen Geldschein gezeigt bekommt, wird man ihm wahrscheinlich etwas in dieser Art erzählen. Siehst du das hier? Das ist sehr wertvoll. Es ist 1000 Feigen wert. Dafür muss man lange und hart arbeiten. Und wenn das Kind diese Geschichte genauso glaubt wie alle anderen, dann werden die Münze oder der Geldschein wirklich wertvoll. Geld ist die erfolgreichste Geschichte, die je erzählt wurde. Denn es ist die einzige Geschichte, an die fast alle Menschen auf der Welt glauben. Nicht jeder glaubt, dass Drachenzähne zu Kriegern werden oder dass Zeus Ameisen in Menschen verwandeln kann. Aber jeder glaubt an Geld. Und jeder glaubt, dass man mit Geld Feigen in Elefanten verwandeln kann. Wenn man genug Feigen hat, kann man sie für Geld verkaufen und mit dem Geld dann einen Elefanten bezahlen. Nicht die Goldmünzen selbst ermöglichten es den vielen Einheimischen und Fremden in Karthago, miteinander zu handeln, sondern die Geschichte über die Goldmünzen. Dank der Geldgeschichte konnten sich sogar Menschen, die bei allen anderen Geschichten uneins waren, darüber verständigen, wie viel ein paar Schuhe oder ein Elefant kosten sollten. Solange sie alle das gleiche Geld verwendeten, konnten sie zusammenarbeiten und sich gegenseitig Feigen, Schuhe und Elefanten verkaufen.